Reflexion in deine Seele. Die Reflexion in deine Seele spulen deine Sinne mit Tränen der Himmels und der Rosen. Das Mutterherz ist, seine Schmerzen der Grenze und der Ahnung zu enttragen. Aber der Himmel begleitet seine Ahnung, begleitet seine Ruhe, begleitet eine bessere Zukunft. Die Seele ist gestottert, das Innere ist gestört und all sein spiegelt dir real das Unsere. Sein Spiegelbild lügt nicht, sein Spiegelbild verbirgt sich nicht, sein Gefühl ist eingeaut und sein Herz als Zeuge. Die Freude, der Schmerz, die Wut und die Leidenschaft, die Reflexionen in die Augen des Sich und Atem entriegen. Die Reflexionen deines Seeles bohren, deine Sinnen mit Tränen der Himmels und der Rosen. Und Mutterliebe ist die Seele rein und es gibt immer noch kein Weinen. Das Herz lacht für seine Mutter und seine Blut hat die Farbstufe seine Herbes. Und der Himmel betätigt seine Hand, betätigt seinen Ruf, betätigt eine bessere Zukunft. Halt unsere Seele, unser Herz sauber, die Gefühle kommen und gehen. Lass sie fließen, wie wir müssen. Das passt nicht so lange zu Verlass bis zu Krankheit. Die Reflexionen deiner Seele spulen, deine Sinne mit Tränen, der Himmels und der Rosen. Die Kavalier.